OMR. Huh. Best of. Nicht erschrecken, jetzt ist Urchandise wieder da. Dank Optik und S bin ich oft im Geschäft, aus dem Port für euch jetzt und wieder Star. Wieder mal, dieser Typ, dieser Urge mit einem Überpart. Hör mein Tape, gebe zu, ich bin zu gut für euch, mochte ich mit Tracks jetzt überfahren. Das ist ein Überfall, wir sind in Überzahl. Bitte tu nicht auf G, denn wir ruhen das Spiel. Deine Crew schickt mir wie ein Hühnerstall. Ich gebe euch fast 30 Tracks, gib mir dein Tape, ich hör fleißig weg. Denn die Rhymes sind Dreck und ich schmeiß es weg. Crazy Urge, alle warten auf deine EP. Sagen wieder, ist jemand im Game, der was kann und auch für etwas steht. Rupert's King, du bist Optik Army Lieutenant. Mit Texten, die Feinden verbrennen, Türken wollen dich im Parlament. Das, was ihr in 6 Jahren schafft, hab ich auf einem Tape. Ihr braucht meine Tapes. Ihr liebt diesen Urge und ich weiß warum. Denn er gibt euch zu böse, er liebt euch zu burn. Ho! That's all at you.